Aufgabe 7. Druckerei Genial. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Manini von der Multimedia Academy. Ich interessiere mich für den Druck von Flyern und Infoblättern. Da sind Sie bei uns genau richtig. Was genau möchten Sie denn drucken lassen? Also, es geht um den Druck von Infoblättern, so ungefähr 3000 Stück, für Werbezwecke. Und auch um Flyer. Moment, also um 300 Falzflyer. Bieten Sie auch so etwas an? Aber natürlich, das sind unsere Topseller. Darf ich fragen, für welchen Anlass Sie diese Infoblätter und die Faltprospekte brauchen? Das ist nämlich wichtig, um die Papierstärke besser bestimmen zu können. Ja, sicher. Wir sind ein Weiterbildungsinstitut und möchten unser Angebot auf der nächsten Bildungsmesse präsentieren und so viele Kunden wie möglich erreichen. Aha, sehr gut. Dann werden Sie ein höheres Papiergewicht, zum Beispiel 135 Gramm, für die Flyer benötigen. Dadurch sind die Infoblätter und die Flyer qualitativ besser und wirken professioneller. Möchten Sie auch Bilder auf die Infoblätter drucken? Wenn die Flyer auf einem guten, dickeren Papier gedruckt sind, stehen sie also auch für die gute Qualität unserer Akademie. Nein, auf den Infoblättern wollen wir keine Bilder abdrucken. Es geht um unser Kursangebot und natürlich das Firmenlogo. Deshalb benötigen wir mindestens einen Zweifarbdruck. Aber auf den Falzflyern sollen einige Bilder unserer Akademie und Mitarbeiter abgebildet werden. Dann empfehle ich Ihnen eine Papierstärke von 90 Gramm für die Infoblätter und von 135 Gramm für den Bilderdruck auf den Flyern. Haben Sie vielleicht Interesse an Ökodruck? Ökodruck bedeutet im Grunde zusätzliche Werbung für Ihre Akademie, weil dabei Ökopapier benutzt wird, das zu 100% recycelt ist. Wir haben gerade sehr hochwertiges Naturpapier im Angebot. Das klingt wirklich sehr gut. Damit wird unsere Leiterin sicher einverstanden sein. Sehr gut. Und wissen Sie bereits, was für ein Format die Infoblätter und die Falzflyer haben sollen? Vielleicht möchten Sie sich zuerst unser Angebot auf unserer Webseite anschauen? Übrigens, wir bieten einen bundesweit kostenlosen Lieferservice an. Oh, das ist prima. Und über die Formate haben wir uns schon Gedanken gemacht. Die Infoblätter sollen im einfachen DIN A4-Format gedruckt werden und die Falzflyer sollen das DIN A5-Format haben. Geht das? Ja, kein Problem. Das sind ja Standardformate. Ich notiere das nur kurz. Also 3000 Exemplare im DIN A4-Format und 300 Falzflyer im DIN A5-Format. Und sollen die Flyer matt oder glänzend gedruckt werden? Ich glaube, sie sollten matt sein. Und wie schnell können Sie die Infoblätter und die Flyer drucken und an uns liefern? Was den Termin angeht, da sind wir absolut flexibel und richten uns nach Ihren Wünschen. Wir bieten ebenfalls einen 24-Stunden-Service an, sobald Sie sich für ein Angebot und ein Format entschieden haben. Sie brauchen uns nur Ihre Entwürfe zu mailen, und schon geht es los. Wunderbar, vielen Dank für Ihre Beratung. Am besten schicken Sie mir ein unverbindliches Angebot mit Ihrer Preisliste per E-Mail zu, damit wir das dann intern besprechen können. Das mache ich sofort. Ich bräuchte dann nur noch Ihre E-Mail-Adresse.